1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Eine Nacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Das heißt, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 zu jedem Thema, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Hannelore und sie ist 66 Jahre alt. Guten Morgen, Hannelore. Guten Morgen, Domian. Hallo. So, meine Liebe, was reden wir? Ja, mein Mann ist seit 10 Wochen im Krankenhaus und hat Leberzirrhose. Leberzirrhose? Ja, also ist nicht mehr zu retten. Und muss eine kurze Vorgeschichte sagen. Er war Vorstandssekretär und hat mit Minister eingeladen, der hat beim Bergbau gearbeitet, aber hatte einen furchtbaren Chef, der ihn richtig fertig gemacht hat. Über einen langen Zeitraum? Über einen langen Zeitraum. Von wie vielen Jahren? Bestimmt 10 Jahre. Ja. Und die Direktoren von dem Chef, die wurden genauso runtergemacht wie er. Die haben dann zu ihm gesagt, mein Gott, Herr Braukmann, die kriegt sie auch. Aber hinterher hat er mir erzählt, dass er, bevor er anfing, morgens um 7 Uhr musste der schon einen Becher Schnaps trinken, um das überhaupt zu überstehen. Aus Angst vor dem Chef? Ja. Um damit zurechtzukommen? Ja. Ein Becher Schnaps schon morgens? Ja. Und das hast du nicht mitbekommen? Ich bin ja nicht da gewesen. Achso, das hat er im Büro getrunken, nicht zu Hause? Nein, nicht zu Hause, im Büro. Blieb es denn dann bei dem einen Becher Schnaps? Nein, er hat wohl immer weiter getrunken, nehme ich an. Und wenn er abends nach Hause kam, hast du es auch nicht gemerkt? Doch, ich weiß es. Aber er war nie frech oder so, er war ausgeglichen, als er nach Hause kam. Aber er hatte immer eine Fahne? Ja. Warst du da nicht stutzig? Ja, sicher. Wenn man über viele Jahre das dann so mitmacht? Ja, sicher. Ja, hast du ihn angesprochen darauf? Na, ich habe ihn auch darauf angesprochen. Er sagte aber, das ist bei uns so. Achso, man trinkt hier mal ein Gläschen und stößt da an und sowas. Ja, das ist da beim Bergbau wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Du glaubst also, dass er über 10 Jahre wegen dieses schlimmen Verhältnisses mit dem Chef immer getrunken hat und jetzt hat er Leberzirrhose? Und hat aber auch nicht aufgehört nachher. Da habe ich gesagt, das konnte ich nicht verstehen, aber ich konnte ihn einfach nicht davon abkriegen. Wie lange arbeitet er denn schon nicht mehr? Er arbeitet jetzt ungefähr, so 2005, mit 53 hat er aufgehört, so 53, jetzt ist er 67. Ach so, dann ist schon eine sehr lange Zeit. Ja. Und aber er hat nicht aufgehört, zu trinken und das habe ich nicht mehr so mitgekriegt. Ach, das hast du zu Hause dann nicht mitbekommen? Nicht so mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie der da rangekommen ist. Er muss wohl wahrscheinlich immer auf einem Level gewesen sein. Ja, das ist ja erstaunlich. Du bist die Ehefrau, ihr habt zusammen gewohnt und du hast es nicht so richtig mitgekriegt. Nee. Er hat heimlich zu Hause getrunken. Richtig. Jetzt hat er die ganzen Wochen mich von morgens früh bis nachts 2 Uhr hat er mich angerufen, wie schlecht es ihm geht. Aus dem Krankenhaus? Aus dem Krankenhaus. Weil er mit Leberzirrhose jetzt im Krankenhaus liegt? Ja, weil sie ihm gesagt haben, ich habe ja schon 2 Anrufe gekriegt von Ärzten. Ich sollte mal kommen, es könnte zu Ende gehen. Wie geht es dir denn mit dieser großen Belastung? Ja, ganz schlecht. Ich wollte den besuchen gehen, bin unten und dann erzählte man mir wieder, was wir machen könnten und eventuell in Heim und so. Da bin ich zusammengebrochen. Da haben sie mich direkt da behalten. Ach, du bist jetzt im Krankenhaus? Ich liege auch im Krankenhaus. Im gleichen Krankenhaus, nur eine andere. Ach du lieber Gott. Andere Station. Weil du einen Nervenzusammenbruch bekommen hast? Ja. Wann war das? Das war vor 14 Tagen. Und dann liegst du heute immer noch im Krankenhaus? Ich liege heute immer noch im Krankenhaus und das wird auch noch was dauern. Das heißt, man nimmt es sehr ernst? Sehr ernst, sehr ernst. Mein Sohn ist ja auch Arzt. Mhm. Auch in dem Krankenhaus? In dem Krankenhaus. Mhm. Und der, den haben sie gesucht dann an dem Freitag, als ich da zusammengebrochen bin. Und die Ärzte von der Psychologie haben gesagt, also sie können wir unmöglich nach Hause bringen. Es besteht Suizidgefahr. Aha, verstehe, deshalb lassen die dich im Krankenhaus ja. im Moment. Ja. Kannst du denn deinen Mann besuchen gehen? Ja. Das schon. Das kann ich euch, kann ich alleine hingehen. Das wollte ich mit dir besprechen, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe den lieb, wirklich. Ich liebe ihn immer noch. Mhm. Aber ich kann nicht alleine rübergehen. Warum nicht? Da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Hast du Angst? Ja. Wie ist denn, was zeigt sich für ein Bild, wenn man an das Krankenbett kommt? Ja, das ist ja das Unterschied. Ich gehe dann mit meinem Sohn. Mhm. Da kann ich das. Ja, ich meine, wie ist sein Zustand? Ja, eigentlich ganz gut. Nur die kannst du dir vorstellen. Ganz dürre Arme, ganz dürre Beine und ein riesen dicker Bauch. Ja. Ja. Wo das ganze Wasser drin ist. Verstehe. Er ist aber ansprechbar und kann auch mit ja, dir reden. Ja, der ist noch gut, der steht auch, der läuft auch noch rum. Und er weiß auch, dass du im Krankenhaus bist und er ist weiß, informiert. Ja, und er weiß, dass mein Sohn hat ihm gesagt, dass ich jetzt Ruhe brauche und mein Professor auch. Mhm. Dass er mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe lassen müsste. Du bist ja seit diesem Zusammenbruch nicht einmal mehr alleine bei ihm gewesen. Nein. Hast du es denn mal versucht? Nein. Ich komme, der Professor hat gesagt, lassen Sie das. Mhm. Also immer wenn du dir überlegst, ich gehe jetzt mal alleine da in das Zimmer, dann kriege ich Horror. Das ist nicht zu verstehen. Versuch mal mir ein bisschen zu erklären, was das für eine Angst ist, oder sie zu beschreiben. Vor was hast du da Angst? Ja, dass wenn ich reinkomme, da schon wieder was ist. Was wäre denn schon wieder was? Ja, eine neue Erkrankung dazu. Wie zum Beispiel dann die Nieren nicht arbeiten. Mhm. Und das wieder. Und mein Mann jammert immer. Der jammert immer. Das hat mein Sohn hat gesagt, das ist das bestimmt. Aber Domian, mein Sohn geht mit mir rein. Mhm. Und ich habe meinen lieben Mann da. Ich nehme ihn sofort in den Arm und habe kein bisschen... Ich liebe ihn wirklich so lieb, ich tue es gerne, ich umarme ihn gerne. Muss der Sohn dann die ganze Zeit dabei bleiben? Ja. Das schon, also alleine lassen kann er dich nicht im Zimmer? Nee. Hast du auch Angst, dass er vielleicht in dem Moment sterben könnte? Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Weiß denn dein Mann, wie ernst es um ihn bestellt ist? Nein. Der meint ja immer noch, der kommt nach Hause. Der hat mir vorige Woche noch gesagt, pass mal auf, wenn wir beide zu Hause sind, dann wird alles besser. Hat er denn mal gefragt, wie sein Zustand ist? Mein Sohn hat ihm das schon alles richtig erklärt. Er hat genau gesagt, so, du hast immer gesoffen. Hm. Hat er echt so gesagt. Ja, deine Leber ist kaputt. Ja. Die dann machen zwischenzeitlich die Nieren nicht mehr mit. Wasser kriegen wir aus dem Bauch nicht raus. Die pumpen jetzt immer ab. Das können sie aber nicht immer. Hast du denn den Eindruck, dass er das eigentlich weiß, dass er nicht mehr gesund wird und das verdrängt? Nein, ich glaube, der glaubt immer noch. Da ist passiert ein Wunder. Hm. Und er kriegt ja mit, mein Sohn kümmert sich ja so rührend um. Der hat sich jetzt einen Termin geben lassen von dem Professor von seiner Abteilung. Mhm. Ich habe den heute noch nicht gesprochen. Wollte mit dem behandelnden Arzt nochmal sprechen, ob das nicht doch ging, eine Lebertransplantation noch und so. Mhm. Aber es sieht insofern nicht gut aus, weil die anderen Organe ja auch alle entzündet sind. Das heißt, die Lebenserwartung ist nicht sehr groß mehr. Nein. Ist das für dich auch eine Belastung oder eine Spannung, da zu sitzen? Du weißt, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird. Ja. Und er tut so, als wäre das alles irgendwie doch wieder regulierbar. Ja, das ist schwer für mich. Das glaube ich. Das ist ganz, ganz schwer zu spielen. Ach, das wird schon wieder. Ach, gut, heute sieht es sehr gut aus. Und dann lobe ich ihn, er läuft ja auch. Er gibt sich jegliche Mühe. Mhm. Er wäscht sich auch fast alleine. Hat er denn einmal mal bei dir oder bei dem Sohn die Frage gestellt, wie lange habe ich noch zu leben? Nein. Mhm. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass er noch weiterlebt. Glaubst du, es wäre vielleicht gut, ihm das vorsichtig doch noch klarer beizubringen, wie ernst es ist? Wir haben ihm das ja schon so ernst beigebracht, dass mein Sohn ihn zu sich genommen hat und hat gesagt, Papa, solltest du noch mal besser werden? Hm. Sie haben ja immer noch was gefunden, dass es doch sich wieder verlängert hat. Hm. Dann kann die Mama dich aber nicht pflegen. Hm. Du müsstest dann eine Kurzzeit Klinik, weil Mama ist am Ende, die kann nicht mehr. Ich habe ihn selbst... Was hat er darauf gesagt? Das hat er jetzt akzeptiert, mhm. weil das für mich zu schwierig ist. Und ich bin ja auch Pflege. Ich habe ja auch schon eine Pflegestufe. Ich bin ja auch nicht gesund. Ich glaube, dass man ihn dann auch nicht weiter bedrängen sollte mit der Wahrheit. Nee. Wahrscheinlich hat dein Sohn ihm das schon doch deutlich gemacht, aber er will es nicht wirklich wahrhaben. Richtig. Und dann muss man das wiederum, finde ich, auch akzeptieren, dann ist das sein Weg. Richtig. Aber ich kann auf deiner Seite, auf der anderen Seite, finde ich auch, wenn du das Gefühl hast, wenn du schlechtes Gefühl hast oder so ein angstbesessenes Gefühl hast, da alleine hinzugehen, da finde ich auch, dass du das nicht tun solltest. Mhm. Wenn die Lösung daran besteht, dass du mit deinem Sohn dahin gehst, der dann zudem auch noch Arzt ist, ist das, glaube ich, der beste Kompromiss. Ganz genau. Weißt du, Domian, und dann kommen aber so, mein Gott, nee, so Gewissensbisse. Mhm. Kannst du das da nicht doch mal probieren mit ihm, wenn es eine Zeit lang doch besser ist? Aber jeder Arzt sagt, das schaffen sie nicht. Das hält ein gesunder Mensch, hält das nicht durch. Ich weiß nicht, wenn sie was irgendwie vielleicht was machen würden, dann würde er in den Bauch ein Loch reinkriegen und da wird ein Schlauch gelegt werden und dann müsste, also zum Beispiel jeden Tag müsste das dann abgezogen werden. Also ich nehme das schon sehr ernst, wenn man dich so lange im Krankenhaus lässt und auch Angst vor Selbsttötung, dass du einen Suizid begehen könntest. Insofern brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Du kümmerst dich ja um deinen Mann eben zusammen mit deinem Sohn. Dann geht es eben im Moment nur so. Wenn du dich jetzt gar nicht mehr kümmern würdest, wäre das ein anderer Fall. Aber du kümmerst dich. Ich liebe ihn immer noch. Also du liebst ihn und du gehst mit deinem Sohn dorthin. Mehr kannst du nicht im Moment tun. Nee. Sonst gefährdest du ja wahrscheinlich sogar deine eigene psychische oder körperliche Gesundheit. Das haben beide Professoren gesagt, der Professor von meinem Mann und mein Professor haben gesagt, Dann mach es auch so weiter. Ja. Also wenn alle Leute das so sagen, ich finde es auch als Außenstehender, der nun gar nichts mit der Sache zu tun hat, auch völlig in Ordnung, wenn du dich weiter so verhältst. Ja. Absolut. Ja, tut gut. Ich gucke ja jede deine Sendung. Ja. Und ich habe mich einfach gestern mal getraut. Sehr gut, so muss es auch sein. Und es tut mir sehr gut, deine Worte zu hören, weil man denkt ja immer, vielleicht ist das doch nicht richtig, wie ich mich verhalte. Also ich finde das völlig in Ordnung. Und ich möchte dir jetzt gerne von meiner Seite aus erstmal für dich sehr gute Besserung wünschen, damit du wieder richtig stabil wirst und auf die Beine kommst. Und deinem Mann wünsche ich so wenig Leiden wie möglich. Ja. Das ist, glaube ich, das ist der Wunsch. Ja, ja. Der größte. Ja. Alles gut von Herzen, Hannelore. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, beste Freunde. Ich möchte gerne mit euch morgen über eure beste Freundin oder euren besten Freund reden. Was habt ihr besonders Gutes oder besonders Schlechtes mit eurem besten Freund oder Freundin schon erlebt? Seid ihr betrogen und belogen worden vielleicht und hintergangen worden von dem besten Freund? Das ist die negative Seite. Oder im positiven Sinne hat der beste Freund, die beste Freundin euch vielleicht das Leben gerettet, euch aus den Schulden geholfen, euch beschützt oder irgendetwas ganz Großartiges für euch getan, von dem ihr sagt, das vergesse ich dem nie mehr, das ist für alle Zeit in meinen Gedächtnis eingebrannt. Also unser Thema morgen, beste Freunde, wenn ihr euch gerne anmelden wollt, gerne per Mail, domian@wdr.de, gerne auch morgen schon dann eine Stunde vor der Sendung anrufen, ab 0 Uhr oder während der Sendung. Beste Freunde, unser Thema morgen, heute weiter mit der freien Themennacht und hier ist Svenja. Svenja ist 23, guten Morgen. Hallo Domian. Svenja, um was geht's bei dir? Ich wollte dir davon erzählen, dass ich eine Brieffreundschaft hatte mit jemandem, der in den USA in der Todeszelle sitzt. Du sagst hatte? Ja, hatte. Also das fing an, als ich 12 war. Da hatten wir wahrscheinlich, also so rekonstruiere ich das in der Schule mal, das Thema Todesstrafe, wie man es ja meistens irgendwann hat. Mhm. Und da hat auch Englisch gerade angefangen. Und da bin ich irgendwie, als wir auch Internet gerade zu Hause bekommen hatten, auf eine Seite gestoßen, wo eben Leute gesucht wurden, die mit solchen Leuten Brieffreundschaften haben wollten. Mhm. Mhm. Und ich war damals sehr gegen die Todesstrafe und somit hatte ich mich dann eben da gemeldet und ich kann es auch nicht mehr ganz genau sagen, wie das alles zustande gekommen ist. Aber da war halt eine Homepage, da waren verschiedene Insassen eben aufgeführt und man hat auch kein Bild oder so von denen gesehen, man hat einfach nur Namen gesehen. Und ich glaube, mehr wusste man auch nicht als den Namen. Und dann hat man halt angefangen zu schreiben und die haben, denke ich, über 3-4 Jahre oder so Briefe geschrieben, wobei die immer recht lange Abstände hatten, weil die auch kontrolliert wurden da. Ja, 3-4 Jahre. Schätze ich so ungefähr. Ja. Das ist ja lange her dann. Das ist lange her, genau. Und meine Eltern wussten es damals auch. Die haben auch die Briefe gelesen und so. Mhm. Und wir haben halt viel über mich gesprochen, was ich so mache, wie es in Deutschland ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch ganz viel Belangloses. Mein Englisch war ja wahrscheinlich auch noch nicht so gut. Mhm. Ja, und dann habe ich ganz viele Jahre gar nichts mehr gehört. Bis letzten Sommer. Also ich wusste auch nie, was er getan hat. Das durfte man auch nicht fragen, stand da. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man das nicht einfach nicht darf vom Gefängnis aus vielleicht. Mhm. Und letzten Sommer war ich dann in den USA für längere Zeit und da bekam ich auf Facebook eine Nachricht eben von genau diesem Mann und ich konnte auch sofort den Namen erinnern. Wie ist es möglich, dass er auf Facebook posten konnte? Ja, das habe ich ihn dann auch gefragt. Also erstmal ist es sehr leicht, mich zu finden, weil es meinen Nachnamen halt auch fast überhaupt nicht gibt und entsprechend hat er mich sofort gefunden. Aber er brauchte ein Gerät dafür. Genau, das habe ich ihn auch gefragt. Ich habe gefragt, ob er frei ist. Das war meine erste Frage, weil das hatte ich daraus geschlossen. Da meinte er, nein, er ist immer noch da drin. Mhm. Aber für Geld könne man da drin alles bekommen, eben auch Handys, die ins Internet gehen können. Wahrscheinlich. In Deutschland ist das so, in Amerika weiß ich es nicht, aber vermutlich auch. Ja. Vermutlich ist es so. Also ich habe es auch online dann nachgeprüft. Ich habe dann auch, also wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben, als ich drüben war. Und da hat er auch gefragt, ob wir telefonieren wollen. Das habe ich aber abgelehnt. Das heißt, er saß folglich immer noch da drin. Im Knast. In Mississippi. Ja. Ich war aber in Ohio, also ich war schon ein Stück weg davon. Hast du heute mit ihm auch noch Kontakt? Du hast vorhin gesagt, ich hatte Kontakt. Ja, das kommt jetzt. Wir haben dann auch nur ein paar Mal geschrieben. Dann wurde er mir zu aufdringlich. Er hat Sachen wie Hallo Puppe geschrieben. Und das fand ich überhaupt nicht schön, von so jemandem zu hören. Hast du denn dann mal rausbekommen, weswegen er im Knast sitzt? Vor ungefähr, ich weiß nicht, 2-3 Monaten habe ich, also wenn man in den USA ist es sehr öffentlich. Wenn man den Namen von jemandem eingibt dann und den Knast vielleicht noch, dann kommt auch, was der gemacht hat. Was hat er gemacht? Man kann die Anklage lesen, man kann alles lesen. Er hat eine 79-jährige Frau ausgeraubt, vergewaltigt und umgebracht, erschossen. Es wurde auch die Beute bei ihm gefunden, es gab Zeugen, also er ist wirklich schuldig. Wie hat sich die Sache denn jetzt weiterentwickelt? Du wolltest das erzählen gerade. Genau, ich hatte dann halt seinen Namen vor ein paar Monaten wieder gegoogelt, nachdem er mich ja eben bei Facebook gefunden hat, aber wir ja nicht mehr weiter geschrieben hatten. Und da stand dann eben, dass ein Hinrichtungsdatum festgesetzt wurde. Mhm. Wann? Und dieses Hinrichtungsdatum ist genau jetzt gerade. Jetzt gerade? Also 6 Uhr Ortszeit in Mississippi, das ist, also da stand kurz nach 6, also so 15:45 in deutscher Zeit, also genau jetzt. Das heißt, es kann sein, dass in diesem Moment der Mann hingerichtet wird. Genau, so wird es wahrscheinlich sein. Also man kann auch online verfolgen, das ist in den USA wirklich sehr anders als hier. Man kann halt online lesen, was er genau gemacht hat, man kann sehen, wie er sich im Knast benommen hat, man kann auch sehen, was er zum Beispiel jetzt gerade gegessen hat als letzte Mahlzeit, das kann man alles nachlesen. Was hat er als letzte Mahlzeit gegessen? Irgendwie Hähnchenrollen und Nudeln, aber er hat nur die Kekse gegessen und nur ein bisschen Hähnchen stand da. Wie er hat auch kein spezielles Menü gewünscht. Wie wird oder wie wurde er jetzt hingerichtet? Ich glaube durch Injektion, ja, ich glaube, das anderes haben die auch gar nicht mehr. Das war nämlich auch noch, er hat dann auch noch versucht, Einspruch jetzt einzulegen, weil die hatten wohl gerade das Medikament geändert und ja, dann ist es ja immer ein Grund, irgendwie Einspruch zu erheben. Er hat dann in den letzten Kontakten dich so ein bisschen despektierlich angeschrieben mit Hallo Puppe und so und du bist dann auf Rückzug gegangen. Genau, und danach haben wir auch nicht wieder geschrieben. Ich hatte jetzt, als ich das mit dem Datum gelesen habe, so vor 6 Wochen und ich war auch im April drüben und hatte auch kurzfristig überlegt, ob ich vielleicht mal telefonieren oder gar dahin fahren sollte, dann aber gedacht, nein, also auf unter gar keinen Umständen. Und das habe ich auch. Könnte man denn, man würde dann illegal telefonieren mit einem Insassen? Was ist denn das für ein wahrscheinlich bizarres Gefühl für dich? Du hast ja über lange Jahre immer wieder mit diesem Mann, wenn auch sehr distanziert, Kontakt gehabt und in diesen Momenten stirbt er gerade, jetzt, in diesem Moment wahrscheinlich. Es ist komisch, aber ich muss dazu sagen, ich war ja immer sehr gegen die Todesstrafe. Nachdem ich länger wirklich in den USA war, habe ich meine Meinung über die gesamte Todesstrafe auch geändert. Ach, du bist für die Todesstrafe heute? Ich bin inzwischen für die Todesstrafe, ja. Warum? Weil ich in den USA so viele Leute gesehen habe, also auf der Straße, vor denen ich auch wirklich Angst hatte. Ich habe davon Verbrechen gehört, die einfach in meinen Augen unglaublich waren. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gehört. Ich war auch in Cincinnati, da wurden Leute oder Frauen angezündet und vergewaltigt. Also erst vergewaltigt, dann angezündet. Das hat der Mann mit ein paar Leuten gemacht. Also ich denke mir, so jemand, da gibt es für mich keine gerechte Strafe mehr. Offensichtlich gibt es diese Verbrechen aber nach wie vor oder sogar noch vermehrt, ja, obwohl es seit Jahrzehnten die Todesstrafe gibt. Das heißt, die Todesstrafe hat da auch keine Wirkung gezeigt. Nee, diesbezüglich nicht. Also ich finde es auch nicht schön, so wie jetzt der Gefangene, mit dem ich geschrieben habe, der ist verhaftet worden 1996. Mhm. Also ist ja nun auch schon eine ganze Weile her. Ich wäre auch dafür, dass man das ganze Verfahren beschleunigt. Mhm. Also dass man sagt, ein Jahr, dann müssen auch alle Beweise erbracht sein und dann entweder hinrichten oder eben nicht. Weißt du, Svenja, wenn ich solche Geschichten höre und solche brutalen Geschichten höre, kann ich natürlich im ersten Moment auch immer verstehen, wenn Menschen sagen, ja, der muss auch hingerichtet werden. Oder wenn es um Kindermorde geht oder dergleichen. Wenn ich aber dann in eine ruhigere Stimmung komme und darüber nachdenke, bin ich sehr froh, dass wir in Deutschland und Europa das nicht mehr haben und bin auch sehr stolz darauf. Ich halte das für einen großen zivilisatorischen Fortschritt, dass man eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn und auf Rache die Justiz ausrichtet. Und allein die Gefahr, und das gab es ja nun immer wieder im Laufe der Jahrzehnte, dass nur ein einziger Mensch zu Unrecht getötet wird, ist schon das größte Argument gegen die Todesstrafe. Kann man aber, finde ich, recht gut ausschließen. Also zum Beispiel in dem Fall ist es wirklich ausgeschlossen. Ja gut, aber es gibt ja immer wieder Fälle, die muss man nur mal ein bisschen nachblättern, wie viele schon hingerichtet worden sind, die nachweislich dann freigesprochen worden sind im Nachhinein. Ja, man begibt sich ja auf die primitive Ebene des Verbrechers, indem man den Verbrecher auch wieder tötet. Ist es nicht toll, dass wir in einer Welt leben, wo wir das eben nicht mehr nötig haben, das zu machen? Wenn ich mir vorstelle, das wäre meine Mutter gewesen und das hätte er mit ihr gemacht, dann würde ich auf diesen Tag warten. Das kann ich verstehen. Das würde ich wahrscheinlich auch so empfinden. Man muss immer unterscheiden, die persönliche Betroffenheit in einem Fall. Da wäre ich wahrscheinlich auch für die Todesstrafe. Wenn ein ganz naher Mensch von mir bestialisch hingerichtet würde oder ermordet worden wäre. Aber man darf das ja nicht aus der subjektiven Ebene sehen, sondern als Staatsbürger und auch als Gemeinwesen, als Ganzes sehen und einordnen. Ist es nicht ein Fortschritt, dass wir es abgeschafft haben? Ist es nicht Zivilisation, Kultur? Nee, sehe ich nicht so. Mhm. Nee, also ich habe tatsächlich meine Meinung diesbezüglich komplett geändert in den letzten Jahren. Mhm. Aber eben auch nur in den USA, da ist es dann auch dazu gekommen. Mhm. Hat die sich so sehr geändert, dass du die auch in Deutschland sehen würdest, wollen, die Todesstrafe? Es gibt hier meiner Meinung nach weniger Fälle, wo sie angebracht wäre. Diese ganz, ganz schrecklichen Fälle, die höre ich tatsächlich fast nur aus den USA. In Deutschland gibt es auch mal vereinzelt diese Fälle, wo eben 2, 3 Kinder umgebracht wurden. In dem Fall wäre ich wahrscheinlich auch dafür, ja. Mhm. Das ist interessant, weil in der Regel die Leute, die Kontakt zu Menschen in den Todeszellen haben, sind ganz vehemente Gegner der Todesstrafe. Ich habe schon viele kennengelernt, deswegen wundert mich jetzt so deine Meinung und dein Meinungsumschwung. Ja. Deswegen dachte ich auch, dass es vielleicht ganz interessant wäre, mal zu hören, was sich bei mir eben wirklich geändert hat über die Jahre. Ich meine, ich war damals ja auch jung, ich war 12 oder 13, das ist natürlich auch schon 10 Jahre her. Mhm. Und es hat sich einfach über die Jahre geändert, meine gesamte Einstellung. Glaubst du, dass es eine bessere Welt gibt mit Todesstrafe? Nein, das glaube ich nicht. Welchen Sinn hat dann? Den Opfern gibt es, glaube ich, einfach eine Art Gerechtigkeit. Und es gibt, also wenn man das ganze System vernünftig umstellen würde, sodass wirklich nach einem Jahr diese ganze Prüfung durch wäre und man dann direkt die Hinrichtung machen würde, dann würde es vielleicht auch Geld sparen. Mhm. Dann vielleicht, ja, so wie es jetzt ist, mit 15 Jahren Haft, spart es natürlich gar nicht. Ja. Das macht keinen Sinn. Ich glaube auch, dass letztendlich basiert ja die Forderung auf nach der Todesstrafe auf dem Prinzip der Rache. Und ich habe keine gute Meinung über Rache. Ich glaube, dass Rache nie ein gutes Gefühl ist, dem man nachgeben sollte. Im Persönlichen nicht und auch nicht in der Form und auch nicht als Staat. Aber okay, da sind wir andere Auffassungen. Das ist ja auch völlig legitim, wenn du da anders denkst. Und du bist ja auch zu der Meinung gekommen. Das hat sich ja entwickelt. Genau. Mhm. Das heißt, der Mann ist jetzt wahrscheinlich tot. Wir haben gleich halb zwei. Schätze ich mal. Oder ist es tot? Das heißt, für dich ist es gut so. Es ist in Ordnung so, ja. Also ich habe zwar darüber nachgedacht, ob ich nochmal mit ihm jetzt schreiben sollte, aber jetzt wäre es sowieso langsam auch zu spät gewesen. Das wäre sowieso nicht mehr da angekommen. Aber letztlich, was hätte ich schreiben sollen? Ich meine, ich finde es ja in Ordnung, wie es gemacht wird jetzt. Hatte er sich eigentlich zu der Tat bekannt? Nein, das wurde jetzt gerade nochmal online geschrieben. Also man kann ja wirklich alles online nachlesen. Mhm. Und er hat jetzt auch nochmal vor 2 Stunden gesagt, er entschuldigt sich nicht, er hat auch nichts gemacht in seinen Augen. Also er bestreitet die Tat bis heute. Ja. Allerdings er war auch schon vorbestraft davor, also es war auch nicht sein erstes Vergehen. Ja, aber siehst du mal, in dem Fall, wir wissen nicht, ob er wirklich schuldig ist. Na, also wenn ich die Anklage und auch die Verurteilung und alles lese, dann bin ich mir da doch sicher. Ja. Anders wäre noch der Fall, wenn er es gesagt hätte, ja, ich habe es getan und ich bereue es. Ja, aber das wäre zumindest noch ein bisschen gut, wenn er wenigstens sagen würde, ja, es tut mir leid, aber anscheinend tut es ihm ja nicht leid. Aber selbst dann würdest du sagen, auch wenn er sagt, ich habe es getan und ich bereue es aus tiefstem Herzen, dann würdest du immer noch sagen, Todesstrafe. Ja, würde ich in dem Fall, ja. Harter Standpunkt. Ja. Svenja, wir haben unsere Argumente ausgetauscht, würde ich sagen. Genau. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Und wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tammy. Stimmt das? Tammy oder Tami? Tammy. Tammy, 28. Guten Morgen. Hallo. Ja, um was geht's bei dir, Tammy? Also, ich bin 28 und ich hatte noch nie eine Beziehung, sozusagen bis jetzt. Mhm. Also ich habe auch ein wahnsinniges Problem mit Zärtlichkeiten und halt Sex hatte ich auch noch nicht. Gar nichts? Nee. Und ich habe aber gleichzeitig halt auch einen riesigen Kinderwunsch oder Familienwunsch, aber dann schon eher ohne Mann. Ohne Mann? Warum? Ja, es ist... Also ich habe es sozusagen probiert, aber das funktioniert einfach nicht. Also ich habe einfach ein wahnsinniges Problem, wenn mich andere Leute anfassen und... Mhm. Hast du dich schon mal verliebt in einen Mann? Ja, verliebt schon. Und hattest du da nicht das Bedürfnis, dass der dich vielleicht mal streichelt? Ja, auch so dieses Gefühl, es wäre schön, wenn man mal in den Arm genommen wird. Mhm. Und gleichzeitig, wenn aber mich jemand dann berührt oder so, dann kommt gleich so ein Abwehr. Was ist das? Beschreib mal diese Abwehr ein bisschen genauer. Ja, so mir wird es halt schnell im Magen schlecht und ich habe halt... Angst? Ja. Ekel? Also so dieses Gefühl, ich verliere gleich die Kontrolle und... Mhm. Auch ein gewisses Gefühl des Ekels? Nee, Ekel direkt nicht. Also eher diese Angst, passiert gleich was Schlimmes. Mhm. Und ich bin dem halt hilflos ausgeliefert. Du hast die Angst, es passiert jetzt gleich was Schlimmes. Ist dir denn schon mal was Schlimmes passiert, nachdem dich jemand angefasst hat? Ja, als Kind hatte ich, Wie alt warst denn du da? 10. Mhm. Und wer hat dich da angefasst? Der Vater von einer Freundin. Mhm. Hat er das oft gemacht? Ich war halt mehrere Tage zu Besuch und da ist es halt öfters passiert. Ist der so weit gegangen, dass du würdest heute sagen, dass der dich vergewaltigt hat? Ja. Hm. Also ich habe da auch noch Verletzungen und Verletzungen wo? Im Genitalbereich? Ja. Also so ein brutaler Test gemacht? Mhm. Und, ja. Hast du es denn damals, hast du es damals jemandem erzählt? Nee, das ging nicht, weil halt in meiner Familie gab es halt auch ein Problem mit meinem Bruder und da ging es halt auch ziemlich brutal zu und... Achso, du hast in der eigenen Familie auch Gewalt erlebt? Ja, und da konnte ich mit niemandem reden und ich habe dann sozusagen als Überlebensstrategie einfach Gefühle ausschalten. Verstehe. Das war wahrscheinlich auch da das Klügste, um erstmal über die Runden zu kommen. Hm. Wann hast du es denn jemandem mal erzählt? Also vor 3 Jahren hatte ich halt so zusammenbruchmäßig, wo alles zusammengestürzt ist, wo nichts mehr ging. Und dann habe ich ungefähr noch ein Jahr gebraucht, ehe ich das überhaupt in der Klinik mal ansprechen konnte, was da passiert ist. Und sind die denn in der Klinik, also du warst in einer psychiatrischen Klinik, psychologischen Klinik, ja. Wie lange warst du da? Also ich war öfters sozusagen mehrfach halt geschlossen am Anfang und dann letztes Jahr hatte ich 3 Monate Therapie, Traumatherapie und das heißt, seitdem geht es ganz gut. Mhm. Es kommt aber halt immer wieder das Thema halt Lebensplanung und... Aber die haben das in dieser Therapie, hast du schon darüber gesprochen auch, über den Vorfall? Ja. Und das habt ihr auch gemeinsam dann bearbeitet? Ja, also es hat mir auch viel gebracht und es gibt halt auch Phasen, wo, also ich habe in den letzten Jahren schon einiges, sage ich mal, was für jemanden normal wäre, also für mich zum Beispiel, wenn mir jemand auf die Schulter klopft oder so, das hat mir früher wesentlich mehr Angst gemacht und mich wesentlich mehr zum Überlegen gebracht oder, keine Ahnung, aus dem Alltag geworfen als jetzt. Also ich kann viele Sachen besser tolerieren. Also da hat ein Fortschritt stattgefunden. Ja. Das zeigt mir allerdings auch, wie verängstigt du warst, wenn du schon zusammenzuckst, wenn dich jemand an der Schulter anfasst oder auf die Schulter klopft. Ja. Und das ist dann schon, das heißt, da hat jemand große Angst. Ja, ich kann es ganz schlecht beschreiben, wie das... Jetzt weißt du, was da... Das ist ja wahrscheinlich dann auch, oder mit Sicherheit die Ursache, weswegen das alles so kompliziert ist mit Beziehung und Sexualität bei dir. Das weißt du alles, du hast auch schon Therapie gemacht. Hast die große Sehnsucht aber nach einem Kind. Ja. Mhm. Also ich sehe das halt bei meinem Bruder, der hat Familie, der hat 2 Kinder... Und bei dem läuft es so. Und ich krieg das einfach nicht hin. Lass uns mal den Kinderwunsch mal eben zur Seite stellen. Mhm. Wenn du in Gedanken, nur so in Gedanken, dir sexuelle Dinge vorstellst, gibt es da auch ansatzweise irgendwie, dass du ein schönes Gefühl dir dabei denkst? Nee, eigentlich. Also bis wohin ich... sag ich mal, was ich mir als schön vorstellen könnte, wenn man zusammen kuschelt oder an das Weitere. Also selbst küssen ist schon so... Ist schon zu viel. Ja, das... Darf ich frage dich jetzt ganz indiskret, wir reden ja ganz offen, hast du dich schon mal selbst befriedigt? Nein. Nein. Warum nicht? Ja, es geht einfach nicht. Also ich habe auch generell ein Problem. Also ich habe noch eine Hautkrankheit zusätzlich und muss mich auch regelmäßig eincremen. Und selbst da brauche ich halt Handschuhe dazu, damit ich mich da auch selber anfassen kann. Und ach so, ich verstehe. Also, da brauchst du Handschuhe für, um dich anzufassen. Ja, das ist... Das heißt, der ganze Bereich da unten ist schon tabu eigentlich. Ja, da geht. Verstehe. Also es sind auch so Arztbesuche und so und das... Das kriege ich alles mehr schlecht als recht hin, aber... Du hast gerade gesagt, dieser Mann hat dich auch damals im Genitalbereich verletzt. Und von dieser Verletzung gibt es heute noch Folgen. Ist das so? Ja, ein Narbe halt. So. Aber also es sind keine Folgen jetzt in dem... Dass du Schmerzen hast permanent, das nicht? Nee, das nicht. Ähm, Hast du mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht dich auch in eine Frau verlieben könntest? Drüber nachgedacht? Ja, ich bin auch schon von meinen Eltern gefragt worden, ob ich nicht vom anderen Ufer komme. Aber das... Ja, das klingt ja schon wieder doof. Ja, vom anderen Ufer, das klingt ja schon wieder entwürdigend. Kann man, ich frage dich ja ganz normal, kann ja sein, könnte ja sein, auch auf... Nee, das ist... Das ist nicht so. Nee, also ist auch... Mhm. Du bist 28 Jahre alt, lebst du zurzeit alleine oder bei den Eltern noch? Nee, ich lebe allein. Mhm. Und kannst du einem Beruf nachgehen? Ich studiere und studiere. Was und studierst du? Wenn ich das jetzt noch sage, Medizin. Ehrlich, Medizin? Ja. Ist doch super. Ist doch super. Mhm. Schwieriges Problem, Tami, weil du mir erzählt hast, dass du jetzt schon so intensiv in Therapien warst. Du bist im Moment aber in keiner Therapie. Ja, ambulant bin ich schon in Behandlung. Einmal in der Woche? Ja. Bringt's was? Ich denke schon, ich hoffe. Ja. Also nee, es ist schon... Es sind schon Fortschritte da, aber ja. ich sehe halt einfach kein Ende an der Fahnenstange. Ich vermute mal, nur aufgrund der Andeutungen, die du gemacht hast, dass du sehr Schlimmes erlebt hast damals. Sonst würde man nicht so sprechen, wie du sprichst. Und wahrscheinlich braucht man für dieses sehr Schlimme auch eine ganze Weile Zeit, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und so ganz lange bist du ja noch nicht offiziell damit beschäftigt. Nee, bin ich nicht, aber... Vielleicht musst du auch noch ein bisschen geduldiger sein. Ich meine, du bist ja auf dem besten Wege. Du machst ja Fortschritte, hast du mir ja gerade gesagt. Das ist ja schon mal toll. Die Geduld ist irgendwie immer... Und dann kommt halt auch noch die Panik dazu. Ja, du wirst ja nicht jünger und... Ja, aber da kann ich dich mal beruhigen. Du bist zarte 28. Da musst du dir noch keine Sorgen machen. Also... Der Kinderwunsch, der kann noch lange, lange, lange, lange erfüllt werden. Ich würde an deiner Stelle wirklich jetzt weiter mit Ruhe in den Therapien bleiben. Du hast schon Erfolge gemacht, du hast Fortschritte gemacht und ich bin sicher, dass du auch noch weitere Fortschritte machen wirst. Bis du dann den ersten Schritt vielleicht wagen kannst nach draußen. Das wird dann sehr, sehr gravierend sein, glaube ich, wenn du zum ersten Mal näher an einen Mann rangehst. Ja, schon die Vorstellung macht mir jetzt schon wieder... Siehst du, die Vorstellung macht dir schon jetzt Angst, deswegen musst du auch noch im Schutzbereich deiner Therapie bleiben. Sonst, glaube ich, ist das kontraproduktiv. Wenn du jetzt irgendwas machst, ist das nicht gut. Vielleicht lernst du ja im Laufe der Therapie auch noch ganz anders damit umzugehen. Setz dich, also das liegt mir wirklich am Herzen, dir zu sagen, setz dich jetzt nicht noch zusätzlich unter Druck. Du hast noch ganz, ganz viel Zeit und das wird gut werden. Und du hast gute Sachen schon gemacht. Du hast dich geäußert, du warst in Therapie, du hast gesprochen. Du bist auf dem besten Wege. Geh erstmal einfach weiter so. Und in einem Jahr kann man nochmal miteinander reden, sehr gerne. Dann gucken wir mal. Ja, dann mit Kind. Ja. Nee, das ist... Ich weiß, dass das... Ich meine, wenn der Kinderwunsch so extrem groß ist, da gibt es ja auch Möglichkeiten, ein Kind ohne einen Mann zu kriegen. Ja, das habe ich auch schon, da so Klinik in Dänemark und so. Vielleicht auch so etwas ist ja zu überlegen. Vielleicht ist das für dich, vielleicht ist das die große Therapie deines Lebens, wenn du dann schwanger bist. Auch, hast du das mal mit deinem Psychologen besprochen? Nee, so. So. Es sind halt momentan noch eher Alltagsthemen dann noch. An denen kannst du dir ja mal so als Notlösung im Hinterkopf parat legen. Es gibt auch Möglichkeiten, ohne einen Mann schwanger zu werden. Deinen Kinderwunsch wirst du dir erfüllen können. Ich würde aber jetzt aufgrund, so wie wir uns kennengelernt haben, noch ein bisschen warten und noch ein bisschen an mir arbeiten an deiner Stelle. Ja. Ist leicht gesagt, ich weiß. Ich weiß. Ja, vielleicht fehlt einfach nur die Geduld. Das glaube ich, ja. Tami, ich habe eine sehr, sehr nette Psychologin heute Nacht hier. Das ist die Sabine. Ich möchte gerne, dass du mit ihr noch ein paar Worte jetzt sprichst. Hm. Okay. Ja, dann legst du auf und sie ruft dich gleich an. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute und wünsche dir vor allen Dingen auch Geduld, dass du ein bisschen geduldiger mit dir bist. Und es wird sich zum Guten fügen, ich bin ganz sicher. Wirklich, ich sag's nicht einfach nur, um dich zu trösten oder so. Ich habe so ein Gefühl, ich bin ganz sicher, es wird gut werden. Okay, danke nochmal. Alles Liebe, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. 1.39 Uhr haben wir, 1.40 Uhr gleich. Und hier ist Sergio. Guten Morgen, 31. Sergio. Ja, hallo. Ja. Hallo Domian. Sergio, um was geht's bei dir? Ja, erstmal wollte ich ganz kurz nur sagen, ich habe tiefen Respekt vor deiner Arbeit und auch tiefen Respekt vor dem Team, weil ich weiß, dass es eine wahnsinnig schwere und harte Arbeit ist. Dankeschön. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Sehr nett, ja. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, und bei mir geht es um ein Thema, was sehr schwer zu verstehen ist und heutzutage immer noch sehr schwer auch zu erzählen und zu erklären ist. Es geht um eine Depersonalisationsstörung beziehungsweise um eine Depersonalisationssyndrom. Hast du das? Das habe ich, ja. Also eine primäre, keine sekundäre, durch eine Angst-Panik-Störung. Okay, erkläre mal, was das ist. Ja, das wird das Schwierigste sein, weil wenn man das selbst nicht hat, kann man teilweise es nicht nachvollziehen. Das ist sehr schwierig. Ich frage mal, es heißt Depersonalisierungsstörung. Depersonalisationsstörung, eine Depersonalisierung. Das heißt, im Allgemeinen bezeichnet Depersonalisation den Verlust bzw. die Veränderung des ursprünglichen natürlichen Persönlichkeitsgefühls. Im speziellen Sinne versteht man unter Depersonalisation eine bestimmte Form von psychischer Störung, bei der der Betroffene ihre eigene Person, das heißt den Körper, die Persönlichkeit, die Wahrnehmung, die Erinnerung, das Denken, Fühlen, Sprechen oder Handeln, auch Personen und Objekte innerhalb der Das liest du gerade ab. Mir wäre es viel lieber, wenn du es erklären würdest anhand deiner eigenen Person. Ja, das mache ich gerne, weil es ist, wie gesagt, zwar erst schwer, damit man so ein Intro hat. Ich fühle mich selbst fremd, es ist das Ich, mein Körper, meine Persönlichkeit. Es hat angefangen mit 16 Jahren in der Pubertät, was allgemein nicht unüblich ist, weil da sich das Ich erstmal richtig erbildet und dadurch auch man sich selbst erstmal fremd fühlt. Auch damals bemerkte ich erstmal, wenn ich meine anderen geguckt habe, dachte ich, ja, die kommt mir fremd vor, kommt mir gar nicht so vor, als ob sie zu mir gehörig ist. Aber ich wusste natürlich, dass sie zu mir gehört. Also die Realitätsprüfung ist in dem Moment definitiv intakt. Ich handle auch ganz normal und habe auch in dem Fall keine Wahnvorstellung. Mir ist bewusst, also ich habe eine sogenannte Krankheitseinsicht. Aber in dem Fall fing es mit der Jugend an und es wurde immer schlimmer. Mit 18 Jahren ist es dann richtig ausgebrochen. Ich habe damals im Altenpflegeheim gearbeitet, habe ein FSJ gemacht, freiwilliges soziales Jahr, und habe da auch in der Zeit meine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau. Und da gab es enormen Stress. Ich hatte davor aber auch schon enormen Stress in der Schule und in meinem Elternhaus. Und auf einmal, das war eine ganz banale Situation bei der Übergabe auf Station, war es auf einmal so, als ob sich die ganze Welt und ich auf 180 Grad dreht. Also das heißt, auf einmal empfand ich alles anders. Mich fremd, die Umgebung fremd, nicht wirklich. Ich hatte das Gefühl, ich war verrückt. Ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt wäre ich verrückt, jetzt wäre ich eine Psychose, jetzt wäre ich schizophren. Also fremd in dem Sinne, dass du die anderen auch gar nicht erkanntest mehr? Doch, natürlich, ich habe sie erkannt, ich wusste, wer sie sind, Namen, ja. Die Gesichter sind gleich. Ja, ja. Es ist nur ein Gefühl, es ist das Gefühl, dass der Entfremdung, ein Gefühl der Fremdheit. Es ist, als ob man sagt, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Das ist das, wo es grundsätzlich, wo man sagt, das hat sich komplett verändert, was eigentlich als selbstverständlich, was man als selbstverständlich fühlt, wenn jeder als in Anführungsstrichen normaler Mensch sagt, ja, ich bin ich und ich empfinde das als selbstverständlich. Ich ahne so ein bisschen, was du meinst. Ich verstehe es noch nicht. Ja, es ist verdammt schwierig. Vielleicht gehen wir mal in die Jetztzeit und du beschreibst den Zustand, wie das jetzt ist. Ja, jetzt. Du bist 31 Jahre alt, du bist Sergio. Ja. Ich habe damals, um es ganz kurz zu sagen, ich wollte damals auch auf Rettungsassistent werden. Das konnte ich natürlich dann komplett lassen. Das ging nicht mehr, weil ich dadurch nicht arbeiten konnte. Heute, wie gesagt, lebe ich mit meiner Frau. Wir sind aus Deutschland ausgewandert in die Schweiz. Und heute ist es so, ich habe sehr viel gelernt, nur durch mich selbst, weil die Forschung und die Psychologen und Psychiater stehen da echt neben. Also die sind noch in den Kinderschuhen. Und nur durch harte Disziplin und habe ich es so weit geschafft, dass ich heute da stehen kann und sagen kann, okay, du bist nicht verrückt, Junge, aber du nimmst Dinge. Du musst mir erklären, wie frage ich es genau, ja. Was du an dir Befremdliches empfindest? Mein Ich, mein Kern, wenn ich, ja, mein, wenn ich rede, kann es kommt von 1 bis 10, kann es mal sehr stark sein oder weniger, manchmal fällt es in den Hintergrund, manchmal ist es im Vordergrund, in Stresssituationen. Also du kannst beispielsweise, wir unterhalten uns das gerade, du sprichst mit mir. Ja. Ich frage jetzt mal ganz, ganz primitiv, kann ich es mir so vorstellen, dass du plötzlich während des Redens quasi wie aus dir heraustrittst und dich beobachtest, wie du mit mir sprichst und dich dann darüber wunderst, dass diese Person mit mir spricht? Ja, also ich sehe dann nicht mich wirklich selbst draußen, sondern es ist so, als ob man draußen steht, ja, so eine Kameraperspektive, so als ob ich das ganze Handeln, das, was ich tue, einfach nur betrachte, was ich gerade mache, aber mein Handeln komplett korrekt und ohne irgendwelche Auffälligkeiten sind. Also wie ist es denn heute, wenn du heute, du hast gerade das Beispiel gebracht, wenn du heute deine Hand oder dein Bein anguckst, was ist dann? Heute ist es mit dem Körper um einiges besser, da ist es nicht mehr so, ich habe mich vielleicht auch daran gewöhnt. Im Spiegelbild hat sich auch verbessert, ich sehe immer noch, mein Gott, das kann es nicht sein, bist du das? Natürlich weiß ich, dass ich das bin. Achso, stopp, das ist ein gutes Beispiel. Du ja? standst vorher vor dem Spiegelbild und hast gar nicht geglaubt, dass du bist? Doch, natürlich wusste ich und ich habe geglaubt, dass ich das bin, nur ich fühlte mich, es sah nicht... Ich empfand das als fremd, als nicht zu mir zu gehören, nicht zu mir gehörig. Ich wusste, dass ich das bin, natürlich. Aber was wäre denn zu dir gehörig gewesen? Wie bitte? Ja, ich verstehe nicht. Du hast dich gesehen und das war nicht zu dir gehörig. Ja, was war denn da, was nicht zu dir gehörig war? Das Gesicht kommt fremd vor, wie wenn man Fotos anguckt und sagt, bin ich das? Also nur in verstärkter Form, also... Was damals selbstverständlich war, dass ich mich im Spiel gucke und nicht drüber nachgedacht habe, dass ich das bin, in dem Moment auf einmal fremd. Wir unterstreichen nochmal, das ist ein klar von der Medizin umrissenes psychiatrisches Krankheitsbild, über das wir reden. Genau. Ja. Erst seit kurzem, das hat erst sehr lange gebraucht. Ich habe damals noch in den Büchern gelesen und da stand es immer, das wäre ein Symptom, das kommt vor bei Schizophrenie, Psychosen. Ja, Halleluja. Ich habe mich damals gefreut, dass es vielleicht so schlimm sein wäre. Was und dachte nur, Junge, du bist verrückt. Was ist das Schlimmste daran? Das Schlimmste daran ist, dass ich den Kontakt zu mir selbst verloren habe damals. Das verstehe ich nicht. Das ist so eine Worthülse für mich, den Kontakt zu mir selbst. Was heißt das? Das ist ursprünglich Selbstgefühl, das ursprüngliche Ich-Gefühl, das selbstverständliche Gefühl, dass ich bin, nicht mehr da ist, dass das, wie ich mich damals gefühlt habe, was selbstverständlich war, heute nicht mehr ist, dass ich mich eben entfremdet fühle. Es gibt einen Film, der nennt sich Numb, da wird das auch unter anderem auch gespielt und gezeigt. Es gibt viele Bücher, es gibt leider in Deutschland nicht viele Bücher, aber in England schon, die das beschreiben. Es ist so, dass ich einfach das, was damals war, ich weiß, was damals war, ich weiß, was damals passiert ist. Ich weiß die Geschichte und ich weiß, dass sie zu mir gehört, aber ich empfinde sie auch als fremd. Es hat so als ob ich weit weg bin und die Sachen, die ich tue, steuere. Ich handle eigentlich. Jetzt könnte man ja fragen, okay, du weißt das alles so, was ist schlimm daran? Oh, schlimm daran ist einfach, dass man teilweise dasteht und man denkt, man löst sich auf, man ist nicht mehr da, man ist nicht mehr, ich denke, das ist existenziell das Schlimmste, wenn man auf einmal nicht mehr einen Kern in sich fühlt, den Kern des Ichs, das Kern der Persönlichkeit, dieses Persönlichkeitsgefühl, dass man sagt, wer ist diese Person? Wer bin ich da eigentlich? Das war schon philosophisch an, aber es ist leider... Kann man medikamentös da was machen? Es gibt keine anerkannte bzw. keine klare Behandlungsform, aber ja, es medikamentös ist bekannt, dass Lamotrigin, ein Antiepileptikum, Nimmst du das? Ja, das nehme ich. Lamotrigin in Kombination mit einem SSRI, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, zum Beispiel Citalopram oder Fluoxetin, bei mir ist es Fluoxetin. Okay, wir müssen jetzt nicht so viele Namen da nennen. Das heißt, du nimmst Medikamente und du merkst auch eine Wirkung dieser Medikamente. Definitiv eine Besserung, ja. Diese merkwürdige Krankheit, die wir vielleicht alle jetzt nur so erahnen, ist es ja auch schwer zu erklären, wahrscheinlich. Ja. Welche Auswirkungen hatte oder hat diese Erkrankung auf deinen Alltag? Einfach den, dass ich die Dinge, die ich tue, dass, wenn das so stark im Vordergrund tritt, ich mich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Das bedeutet auch auf meine Arbeit, auf meine Beziehung. Teilweise ist es ja auch so, dass ich mich im Englischen, wie man sagt, numb, also gefühllos fühle. Ich kann teilweise die Sachen nicht nachempfinden. Nicht, dass ich das nicht will oder einfach kaltblütig bin, aber es ist, man muss sich vorstellen, es ist wie eine Schutzfunktion. Das hat man rausgekriegt. Es ist ja eine Schutzfunktion. Außerhalb, aus sich raus. Wenn man sagt oft, ich stehe wie neben mir, wenn irgendwas passiert ist, ein Unfall oder sowas. Ja, ja. Kannst du dich verlieben? Oder es muss nicht verlieben sein. Bist du fähig, euphorische, innige Gefühle zu entwickeln? Das schon. Definitiv. Und manchmal sind sie sehr stark präsent und da freue ich mich auch, dass ich das fühle. Ich meine, ich bin verheiratet, ich liebe meine Frau zutiefst. Aber es passiert, dass ich es nicht ausdrücken kann in dem Moment, aber ich trotzdem das weiß, dass ich sie liebe. Manchmal passiert es aber auch, es ist auch manchmal so, deswegen merkt das die Umwelt nicht, dass ich zwar lache, aber und auch drüber ich den Witz oder also ich was lustig finde, ich aber es nur so beobachte, dass ich das tue. Ja, also quasi in Kameraperspektive, also ob ich im Theater bin und ich betrachte mich da auf der Bühne und schaue das an. Aber nicht zu verstehen, dass ich mich wirklich betrachte. Was machst du vom Beruf? Es ist Online-Marketing. Ja. Und Produktmarketing, ja. Also, Sergio, das war erstmal ein vorsichtiger Blick in eine Krankheit, die ich so auch noch nie gehört habe. So alle, glaube ich, haben das nicht richtig verstanden, aber es war mal ein Versuch und ein erster Schritt, uns mal vertraut zu machen mit dieser Erkrankung. Weißt du, wie viele Menschen beispielsweise in Deutschland oder in der Schweiz darunter leiden? Immer mehr, weil man muss sich einfach vorstellen, dass, ich weiß die Anzahlen nicht, aber wenn man sich da einfach mal recherchiert, wie gesagt, es gibt in England, in London, die Personalization Research Unit, wird klar, dass immer mehr sich quasi outen, weil sie sich davor nicht getraut haben, verständlicherweise, weil Ärzte, Psychologen und Psychiater eine falsche Diagnose gestellt haben, nämlich in Richtung Schizophrenie, Psychosen und Sonstiges. Das heißt, die Dunkelziffer ist sehr, sehr groß. Und Danke ich dir für deinen Anruf, Sergio, wünsche dir alles Gute, dass du diese Krankheit im Griff weiter hast. Und Eindruck habe ich, dass es einigermaßen gut jetzt ist im Moment. Ja. Dass du damit leben kannst, so auf jeden Fall in der Richtung. Ja. Alles Gute und schöne Grüße in die Schweiz. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Tschüss, ciao. Nochmal unser Hinweis auf morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema beste Freunde. Morgen möchte ich mich sehr gerne mit euch über gute oder sehr gute und sehr schlechte Erlebnisse unterhalten, die ihr mit eurem besten Freund, eurer besten Freundin hattet. Also dramatisch schlechte, seid ihr von dem besten Freund fulminant betrogen und belogen worden, vielleicht schon, oder auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr gute Erlebnisse, hat euer bester Freund, eure beste Freundin etwas ganz, ganz Großartiges für euch schon gemacht und ihr seid es das Leben lang ihm oder ihr dankbar. Wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten per Mail an domian@wdr.de oder ruft ab 0 Uhr an morgen. Die Leitungen sind geschaltet um 0 Uhr oder auch gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. So, jetzt machen wir weiter mit Dieter und Dieter ist 70. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Dieter, was ist dein Thema? Ja, nach all diesen schweren Themen heute habe ich mal was ganz Leichtes hier noch beizutragen. Und zwar, es geht um den Grand Prix Eurovision. Ah, genau. Ja, ich hatte ja gestern dazu aufgerufen, weil ich mich gestern gewundert habe, dass keiner dazu angerufen hat. Ja, hatte. Deswegen, das habe ich ja gehört und dann wollte ich mal was dazu beitragen. Sehr gerne. Zu dem Song Contest, wie es jetzt heißt. Genau, Grand Prix sagt man nicht mehr, aber ich sage es immer noch. Ja, genau. Also ich hatte die Woche 70. Geburtstag und ich habe mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht und bin nach Düsseldorf gefahren. Nein! Doch, nachdem ich das 50 Jahre fast nur am Stück gesehen habe. Ist ein Ding. Und immer also ein Fan von dieser Sendung bin und ich war so restlos begeistert. Ja, lass mich kurz fragen, du hast 50 Jahre jede Sendung gesehen? Jede Sendung. Wahnsinn. Also ich war nie krank, nie das im Urlaub. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding, ja. Und du warst in Düsseldorf dabei? Ich war dabei, Bei dieser spektakulären Show? Ja, ich war nicht im Finale, aber ich war im zweiten Halbfinale am Donnerstag. Und das war also, mein ganzes Leben, werde ich das nicht vergessen, das war fantastisch. Also die Stimmung auch in der Arena oder vor Ort? Ach, die Stimmung in der Arena und auch außerhalb der Arena, in der Innenstadt, egal wo man unterwegs war in Düsseldorf. Ja. Bunte Flaggen, schrille Kostüme an jeder Ecke. Also, das war fantastisch. Aber du warst ja nicht bei der großen Sendung am Samstag dabei. Nein, nein, da war ich ja von der Grand Prix Party in Frankfurt, das habe ich mir dann auf einer großen Leinwand angeschaut, ja. Wie fandst du die Show? Das fantastisch, wunderschön. Und vor allem die Moderation, super. Die war super. Ja, also Anke. Anke Engelke, die so herrlich komisch war mit Stefan Raab. Also, sensationell. Das war sensationell und ich vor allen Dingen mal hat mal, ich denke mal, Europa hat gesehen, dass die Deutschen auch sehr humorvoll sein können. Aber ja? Hallo. Ich glaube, das war eine tolle Werbung für Deutschland. Finde ich auch. Ich glaube, das, was die Deutschen und die ARD und die Kollegen von der ARD da hingelegt haben, das war Hollywood, ne? Das war Hollywood. Das Hollywood war pur. Ganz groß. Ja. Ganz großes Showbusiness. Und zum Schluss, sensationell, dann ging dann also die große Leinwand ging dann plötzlich auseinander und dann saß die ganzen ganzen Teilnehmer in so Wappen, saßen einzeln da drin. Also das war umwerfend. Das war toll gemacht. So, jetzt muss ich natürlich deine Meinung zum Siegertitel Aserbaidschan wissen. Finde ich in Ordnung, finde ich ganz okay. Ja. Wobei man sagen muss, also ich muss also auch sagen, wie viele andere Leute ich das so gemerkt habe, auf die Palme bringt mich, hat mich wieder einmal diese Punkteverteilung gebracht. Also seit Jahren ist es schon fast unverschämt, wie sich also manche Länder, also die ehemaligen jugoslawischen Staaten, sage ich jetzt mal, Serbien, Kroatien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und immer 10 Punkte, 12 Punkte. Es geht gar nicht um die Qualität des Liedes, sondern einfach nur um die Länder. Ja, und es ist sensationell, dass dann immer wieder so ein gutes Lied rauskommt. Ich glaube, wir müssen das hier mit unseren Nachbarn auch machen. Schweiz, Deutschland, Österreich, Deutschland, aber Holland. Aber da kommen wir nicht weit, wir haben nicht so viele. weißt du, was mich immer jedes Mal sehr ärgert bei diesen Veranstaltungen, ist die Bevorzugung der französischen Sprache. Ja. Warum? Die meisten Zuschauer dieses großen Events sprechen Deutsch oder Russisch. Ja. Die meisten. Ja. Nicht Französisch. Ja, na klar. Und der französische, der Mann aus Frankreich, der zugeschaltet war, sagt auch noch auf Französisch die Punkte. Alle anderen haben es auf Englisch gesagt. Ja. Und er hat keinen Gruß auf Deutsch gesagt. Alle, ganz viele haben ja guten Abend, Düsseldorf, liebe Anke oder irgendwas Nettes gesagt auf Deutsch. Ja, vor allen Dingen mal eine fantastische Show. Genau. Wunderschön, vielen Dank. Ja. Israel zum Beispiel hat das auch ganz absolut. Toll gemacht. Ja. Obwohl die uns ja nie Punkte geben, aber das haben sie gesagt. Ganz klar. Das ärgert mich immer. Was das soll, warum die Franzosen sich da immer irgendwie als besonders darstellen. Ja, so, genau. Jetzt Lena. Sag was zu Lena. Ja, also, da habe ich also eine geteilte Meinung. Ich fand also, letztes Jahr fand ich es sensationell mit ihrem Siegersong, das war sehr gut. Mhm. Also mit Satellit hieß das, glaube ich, ne? Satellite. Satellite, ja. Und dieses Jahr fand ich das Ganze, fand ich zu elektronisch, es war nicht menschlich genug, es kam nicht genug rüber. Ich fand, also viele, viele Songs fand ich besser. Mhm. Und der 10. Platz ist okay, finde ich okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass du es zu ernst gefunden hast, diesen Titel von ihr? Ja, ich fand es etwas zu, sie war etwas zu düster. Es war etwas auch von dem ganzen Licht, die Gestaltung. Ja. Und auch mit den, es war sehr misslungen, fand ich auch diese Tänzerinnen, die dabei waren. Das Gesamtbild war nicht so gut, das Gesamtpaket. Und wie fandst du ihre Performance, wie sie sich ja dargestellt hat und produziert hat während des Liedes? Ja, das fand ich gut. Das war gut. Das war gut, ja, selbstverständlich. Das kann man nichts dagegen sagen. Aber es waren unglaublich, und ich finde auch, weil ich das ja wirklich beurteilen kann, nachdem ich das so 50 Jahre am Stück sehe. Unglaublich. Ja, natürlich. Ich finde auch, die Qualität hat enorm zugenommen. Also es war, dieses Jahr waren viele, viele gute Sachen dabei. Ja, was wäre denn dein Favorit gewesen? Also ich hatte drei Favoriten. Erstens mal fand ich also Schweden sehr, sehr toll, diese Gruppe. Mhm, ich fand Dänemark sehr gut. Mhm. Also ich muss mal bei Skandinavien bleiben. Und dann fand ich natürlich den jungen Mann, der aus Finnland kam, dieser Oskar, der hat ein wunderschönes Lied gesungen. Und zwar, man musste auch mal den Text, musste man sich mal reinziehen. Er sang davon, von dem Planeten, der zu retten ist, genau auf den Punkt nach der Katastrophe in Japan gebracht. Und dann steht er auf der Bühne und dann kommt hinter ihm die Weltkugel hoch langsam. Mhm. Das war also eine fantastische Performance. Das war also toll gemacht. Wurde leider, das sind wir wieder bei der Ost-Connection, wurde nicht belohnt. Ja, genau. Ganz und was natürlich für mich auch ein Favorit war, die viel zu wenig Punkte bekam, war die Österreicherin. Das war eine tolle Sängerin, eine tolle Frau, ein tolles Lied. Ich glaube aber, die Deutschen haben 12 Punkte gegeben, ne? Ja, glaube ich schon. Ja, ja, wir haben 12 Punkte. Jetzt zum Schluss noch eine Frage, Dieter, unsere Sendezeit ist gleich rum. Wenn du so ein Grand Prix-Fachmann bist, was war in all den 50 Jahren dein Lieblings- und dein Top-Lied? mein Top-Lied. Mhm. Oh, da gibt's verschiedene. Zum Beispiel, also ich würde sagen, wenn ich mich noch erinnere, dann Mary Rose, Nur die Liebe lässt uns leben. Das ist ein wunderschöner Titel gewesen. Ja. Und Nicole, ein bisschen Frieden. Na ja, gut, alles schön. Merci, Cherie. Natürlich. Oder Katja Epstein, Theater. Auch sehr schön. Ja. Ja, es gab viele schöne Titel die letzten Jahre. Also Dieter, ich danke für das anregende Gespräch. Gerne. Und für die fachkundige Kommentierung. Und die, wünsche alles Gute. Und dir auch. Und nochmal allen Respekt für deine Sendung. Ich habe schon viel von dir gesehen. Mach weiter so. Dankeschön, sehr nett von dir. Auf Wiederhören, Dieter. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Jonathan Hoffmann, morgen heißt unser Thema Beste Freunde. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir hier. Schöne Nacht, gute Nacht.